Eine Mutter, eine Tochter. Der Mutter entgleiten langsam die Erinnerungen. Alzheimer zerstört ihr Gedächtnis. Und die Tochter kämpft dagegen an. Sie stellt ihr Fragen über die Vergangenheit, auch über die gemeinsame Vergangenheit, weil ihr klar wird, dass die Mutter auch so etwas ist wie der Garant ihrer eigenen Kindheitserinnerung. Das Hörspiel von Ruth Johanna Benrath beschäftigt sich mit einem ebenso schwierigen wie wichtigen Thema, wenn man bedenkt, dass es 2050 in Deutschland etwa 3 Millionen Demenzkranke geben soll, doppelt so viele wie heute. Mich, mir, denken heißt dieses Kammerspiel über eine Krankheit und ihre Folgen mit Christine Schorn und Tanja Wedhorn. Woran denkst du? Ich denke an. Konzentriere dich. Ich kann es nicht. Versuch's einfach. Es ist wie. Wie? Wie eine Lücke in der Zahnreihe. Schließ die Augen und sag mir, was du vor dir siehst. Ein aufgespanntes Siegel. Die Ostsee. Da warst du als Kind. Der Name fällt mir nicht ein. Sopot, ein Seebad. Ein Ort mit Z. Wie alt warst du? Jedes Jahr fuhren wir dahin. Wer ist wir? Also bitte, sowas darfst du mich nicht fragen. Konzentriere dich. Dir wurde davon erzählt. Mir wurde davon erzählt. Deine Mutter. Die Schwester neben dir. Im Sand. Das Foto ist verschollen. Zu wie viel wart ihr? Weiß ich nicht mehr. Wie viele. Und wer war noch dabei? Vielleicht deine Mutter? Warum fragst du das? Das hört sich an wie ein... Wie ein Verhör. Deine Mutter vielleicht? Meine Mutter? Mutter, Vater, Kind. War dabei. Und dein Vater? Blieb zu Hause, musste etwas erledigen. Wie hieß das nochmal? Kriegswichtiger Betrieb. Es gibt mehrere Orte und Namen, die zu merken mir nicht ansteht. Ich helfe dir. Erzähl mir davon. Ich helfe dir. Du mir? Ich dir. Das ist meine Angelegenheit. Erzähl mir davon. Ach, mein Kopf ist wie Watte. Wie Watte oder wie eine weiße schaumige Masse, wie Eisschnee. Dazu fällt mir was ein. Weißt du noch, wie wir früher Eiweiß oder Sahne geschlagen haben? Wir hatten ein Handrührgerät und da drehte man an einer Kurbel, die 2 metallene Rädchen in Bewegung setzte. Weißt du das noch? Da muss ich passen. Die Rädchen bewegten 2 Schläger, die sich in einander entgegengesetzter Richtung drehten. Die Schläger, die bestanden aus einer in sich gewundenen Metallschleife. Erinnerst du dich? Das steht mir nicht zu Gebote. Im Nu war das Eiweiß steif. Ja? Weißt du, was wir gemacht haben, um zu prüfen, ob es wirklich steif war? Nein. Du hast es mir selber gezeigt. Ich dir? Du? Du mir. Ihr. Dann hielten wir den Topf mit der steifen Masse entgegengesetzt zur Schwerkraft nach unten. Was Schwerkraft ist, weiß ich doch. Nehmen wir ein Foto. Mit dem Zeigefinger auf dem vergilbten Gruppenfoto. Das alte Spiel. Zeig sie mir mal, deine Mutter. Wer findet die entschwundene Großmutter? Da. Sitzt auf einem Stein. Wo war das? Riesengebirge? Sächsische Schweiz. Und wann? Und wann? Ach, bitte frag mich das nicht. Da macht sie einen Ausflug. Ein Ausflug? Ein Gruppenfoto. Ein Ausflugsfoto. Und wen erkennst du noch? Mit Namen komme ich durcheinander. Da sind ja nur Frauen auf dem Foto. An Ausflugsorten konnte man sich fotografieren lassen. Da gab es Ausflugsfotografen. An Ausflugspunkten, wo viele Ausflügler vorbeikamen. Mitten im Wald? Woher soll ich das wissen? Sie hat es dir erzählt. Mitten im Wald. Warum sind da nur Frauen abgelichtet? Sieht jung aus, meine Mutter. Sieht irgendwie verwegen aus, deine Mutter. Meinst du? Sieht gut aus. Sah immer gut aus. Ich kenne sie ja nur von Fotos. Das ist ein gutes Foto. Und damals konnte man sich also sozusagen vor Ort einen Fotografen anheuern. Mitten im Wald. Er stand mitten im Wald mit seinem Stativ und wartete auf die Ausflügler. Mitten im Wald? Hast du mir doch gerade gesagt. Ach, nagle mich jetzt nicht darauf fest. Hat sie dir doch erzählt, deine Mutter. Ich stell's mir schwer vor, so lange stillzustehen. Jeder kann das, wenn er will. Wenn sie es will, in diesem Fall. Ach, das stiftet nur Verwirrung. Immer stiftet sie Verwirrung. Okay, dann lassen wir das. Ja. Wo hast du das Foto eigentlich her? Davon hast du mir mal eine Reproduktion gemacht. Erinnerst du dich? Nein, leider. Ist nicht schlimm. Das ist schlimm. Wie hieß noch mal das Wort? Reproduktion. Darunter stelle ich mir aber ganz was anderes vor. Ein Foto vom Foto. Wir wollen meine Mutter nicht vergessen. Nein, das wollen wir nicht. Nie. Der Fotograf hat Zeit gebraucht. Lauter junge Frauen in freier Natur. Alle Blicke sind auf die Kamera gerichtet. Stillgestanden, meine Damen, ruft das Fräulein Lehrerin. Heute ist Wandertag der Schule für landwirtschaftliche Frauenbildung. Joni, ich träume so viel von dir. Ach, komm doch noch mal zu mir. Nachmittags um 3:30. Das hat man damals gesungen. Ich war nicht dabei. Hat sie dir vorgesungen? Schön singst du. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der Fotograf nestelt an seinem Stativ. Bitte, meine Damen, der Rock bedeckt das Knie. Alle sind auf einem riesigen Felsblock versammelt. Die ideale Kulisse für Wandervögel. Jugendträger der kommenden Taten. Meine Großmutter mit Handtasche. Um den Hals eine Krawatte gebunden, den Kopf umrahmt ein Glockenhut. Die neue Frau trägt jetzt Spangenschuhe. Vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Auf hohem Absatz durch den deutschen Wald. Nein, das waren andere Zeilen. Das waren andere Zeiten. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Der Fotograf stellt scharf. Eine im Kleid steht stramm, ihr Dutt salutiert. Eine schmiegt sich an die Nachbarin. Sie schaut durch den Fotografen hindurch. Ihre Freundin hält einen Baumstumpf besetzt. Augenaufschlag gen Himmel. Meine Großmutter präsentiert ihren Schirm, das Bein angewinkelt, den Arm in die Hüfte gestützt. Haltung, meine Damen. Wenn der Fotograf abdrückt, zwinkert sie ihm zu. 16 Blicke. Zwischen zwei Weltkriegen. Ich bin auf dem Sprung. Wo willst du hin? Ich muss... Immer langsam. Ich muss, wohin habe ich vergessen? Bleib doch einfach da. Ich muss... Erzähl mir was. Ich muss mich mir merken. Sag mal was auf Sächsisch. Ein Täschchen Hesen. Und wie heißt das auf Hochdeutsch? Das hast du ihr schon 100 Mal gesagt. Warum fragst du mich das? Aus Spaß. Das ist kein Spaß. Hast du ein neues Bild mit? Mhm. Oh, nette Mädchen. Mhm. Die rechte von beiden. Das bin ich. Dein Farbfoto. Das Foto hast du gemacht. Wo willst du das wissen? Gute Frage. Ich bin noch nicht drauf. Den Fotografen sieht man nie. Woher willst du das wissen? Sehr gute Frage. Ich erinnere mich daran. Und meine Schultüte, die hast du selbst gebastelt. Ach. Aus Tapete. Aus Tapete. Hast du mir erzählt? Ach. Sie ist ungefähr genau 6,5 und schulreif. Wie viele Vierecke entdeckst du in der Bildmitte, kreuze an? Aus Anstand gegenüber dem Testverfahren beschloss sie es ernst zu nehmen. Schulreif. Ihr Vater im August 1937, exakter Seitenscheitel, hatte es leichter. Den Arm um den Kopf gelegt, die Hand berührt das Ohr, Prüfung bestanden. Und die Zusatzfrage, wie viele Räder hat ein Auto? 5. Mit einem Ersatzrad. Immer an die Katastrophe denken. Sie lag vor ihm. Steh auf in der überfüllten Straßenbahn für den Mann ohne Bein. Eisernes Kreuz, 1. Klasse. Mach ein Diener. Wie heißt der Bub? Adolf. Aber nach dem Schwedenkönig. Weißt du was? Die ganze Bahn hört mit. Was mir gerade einfällt. Was denn? Jetzt ist es weg. Im gleichen Alter die Tochter, für reif befunden wie der rotwangige Apfel am Baum. Sie ist nicht rotwangig. Sie steckt in Strumpfhosen mitten im Sommer. 37,8 Grad Körpertemperatur. Ponyfrisur. Die Strumpfhose ist rot, der Ranzen orange. Ah, jetzt weiß ich's wieder. 70er Jahre. Dein Ranzen war aus echtem Leder? Ja. Und an den Schnallen waren Reflektoren angebracht. Ja, Reflektoren. Ja, weißt du, wie man es vom Fahrrad her kennt? Zwischen den Speichen, weißt du? Ja, vielleicht gab's das mal. Vor meiner Zeit. Sie überragt ihre Schultüte mit sinnvollem Spielzeug und Fruchtschnitten nur um ein weniges. Unter dem Anorak hervor lugt die Armbanduhr am richtigen Handgelenk. Zum Greifen nahe die Freundin. Gleiche Frisur, kürzeres Röckchen. Ihr Ranzen hängt schief. Gegen die Sonne blinzelnd hält sie die Schultüte wie ein Baby im Arm. Für die Dauer eines Fotos verschmelzen die Schatten der Mädchen auf dem Schulhofbeton. Es ist August. Die Mütter hinter den Kameras spenden Beifall. Es liegt alles vor uns. Orange war deine Lieblingsfarbe. Siehst du, geht doch. Ja. Warum hast du auf dem Foto eine Strumpfhose an? Als Kind war ich oft krank. Krank? Ja. Leider ja. Doch. Du hattest oft Angst. Davon hast du mir noch gar nichts erzählt. Vor ganz gewöhnlichen Dingen. Wovor denn? Vor brennenden Kerzen. Und Heuschrecken zum Beispiel. Sie heißen ja auch Heuschrecken. Ja, aber da gibt es noch ein anderes Wort dafür. Meinst du Heuhüpfer? Noch ein anderes. Heupferd? Heupferdchen. Heupferdchen. Heupferdchen. Es kann fliegen. Fliegen? Wir hatten sie damals auf dem Hof. Erst springen sie, und dann falten sie ihre Flügel auf. Was du alles weißt. Das meiste ist weg. Erzähl mir aus der Zeit, als ihr den Hof hattet. Ich Ist alles weg. Was hast du damals am liebsten gemacht? Gesungen. Und Sport. Was habt ihr denn gesungen? Na, die Lehrlinge haben immer gesungen. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit. Was willst du noch wissen? Das vom Sport. Weitsprung, da war ich gut. Wegen der langen Beine. Anlauf genommen, abgesprungen, Beine lang gemacht. Wie ein Heuhüpfer. Arme hochgerissen und im Sand angekommen. Das habe ich leider nicht von dir geerbt. Du hast von mir nichts Gutes geerbt. Doch, schon. Aber am Ende bleibt nichts übrig. Nur eine weiße Masse im Hirn. Kopfsahne. Kopfsahne. Ich kann das nicht leiden, wenn die Wäsche aus meinem Schrank verschwindet. Das hast du mir schon mal erzählt. Ich hasse es, wenn man mir die Wäsche wegnimmt, ohne zu fragen. Sie wird dir nicht weggenommen. Man sollte mich fragen. Die Wäsche muss gekennzeichnet werden. Deshalb wird sie für kurze Zeit einbehalten. Wer macht so etwas? Du bekommst sie ja wieder. Ja, das wird sich zeigen. Ganz bestimmt. Dauernd kommt hier jemand herein, auch nachts. Nachts kommt jemand herein und beobachtet mich, während ich schlafe. Man schaut nach dir. Wenn dauernd jemand Fremdes hier hereinschaut, kann es ein leichtes sein, dass etwas abhanden kommt. Hier kommt nichts abhanden. Aber ich finde nichts mehr. Was denn genau? Meine Schlüssel zum Beispiel. Ach, nur weil du ihn gerade nicht siehst, heißt das doch nicht, dass er nicht mehr da ist. Aber ich muss doch abschließen. Warum? Es tummeln sich einfach zu viele Leute hier. Wenn ich nicht im Zimmer bin, durchwühlen sie jeden meiner Schränke. Das kann nicht sein. Ich kann das nicht leiden. Niemand durchwühlt deinen Schrank. Aber meine Kleider sind abhanden gekommen. Ich habe es dir doch gerade versucht zu erklären. Wer macht denn sowas? Man muss mich fragen. Die Pflegedienstleitung kann nicht jedes Mal nach der Wäsche fragen. Man darf mir nicht einfach etwas wegnehmen, ohne zu fragen. So viel ist verloren gegangen. Du trägst ein Strickmützchen. Lässt deine Beine von einer hölzernen Sitzbank baumeln. Nur knapp berühren deine Füße den Boden. In unregelmäßigen Abständen wirst du von den Bewegungen eines Fahrzeugs durchgeschüttelt. Dicht neben dir sitzt deine Mutter, unscheinbar gekleidet. Ihr fahrt durch eine zerbombte Stadt. Du hockst in einer holpernden Bahn, lässt die Beine baumeln, und ein toter Bahnhof rollt an dir vorüber. Über die Schulter schaust du den geschmolzenen Schienen hinterher. Ratternd taucht die Bahn, in der du gerade sitzt, in einen Tunnel unter die Erde ab. Die Stadtbahn fährt oberirdisch und unterirdisch durch die geteilte Stadt, hat dir deine Mutter erklärt. Vor dem Krieg fuhr sie einmal im Kreis durch die ganze Stadt. Jetzt stoppt sie an jeder Sektorengrenze. Genau genommen gibt es heute zwei Städte, flüstert deine Mutter. Es gibt zwei Stadtbahnen. Die eine fährt links herum, nach Westen, die andere rechts herum, nach Osten. Was ist das, ein Sektor? Über uns laufen Leute, aber nur in eine Richtung. Sie dürfen die Grenze zwischen den beiden Hälften nicht überqueren. Unter der Erde In der Mitte der Stadt befindet sich ein Bahnhof, in dem sich die Gleise der beiden Bahnen berühren. Das ist unser Schlupfloch. Wir müssen es schaffen, in die Bahn zu steigen, die in die andere Hälfte der Stadt fährt, ohne kontrolliert zu werden. Nur so können wir uns unter der Grenze hindurchschlängeln. Rede mit niemandem darüber, hat dir dein Vater eingeschärft. Jeder fährt einzeln, ihr fahrt zuerst. Wir anderen kommen nach. Ich kann diese Aufsichtspersonen nicht leiden. Das hast du mir schon mal gesagt. Ich habe in einer Diktatur gelebt. Du hast mir davon erzählt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann erzähl mir mehr. So viel Zeit hast du gar nicht. Fang einfach an. Erzähl ihr davon. Ich kann nicht. Vielleicht nicht heute, aber morgen. Siehst du, du hast keine Zeit. Morgen wieder. Man darf mir die Wäsche nicht wegnehmen. Du stehst auf dem Bahnsteig, deine Schnürstiefel drücken. Zwei Paar Socken. So weit bist du gekommen an der Hand deiner Mutter. Mit den Augen fährst du den Namen der Station auf den schmutzigen Kacheln nach. Im Augenwinkel siehst du den Kontrollposten. Du hältst die Augen starr geradeaus gerichtet. Deine Mutter schaust du nicht an. So ist es 100 Mal besprochen worden. Deshalb kannst du dich nicht an ihr Gesicht erinnern. Nicht in diesem Moment. Nicht daran, wie sie die Schienen fixiert. Am Arm die harmlose Stofftüte. Sie ist leer, bis auf eine winzige Tasse, mit einem Goldrand verziert. Sie passt in eine Kinderhand. Auf dem weißen Porzellan ist ein Schattenriss abgebildet, ein tanzendes Paar im Profil. Der Mann ist genauso gekleidet wie Mozart. Er trägt Kniebundhosen und einen langen Zopf mit einer Schleife. Die Dame in einem weiten, mit Rüschen besetzten Rock hat ihre Haare zu einer turmartigen Frisur hochgesteckt. Eine einzige Locke ringelt sich in ihrem Nacken. Die Tanzenden stehen nur mit einem Bein auf dem Boden, das andere haben sie im Schwung nach hinten in die Höhe gestreckt. Der Mann zieht die Dame nahe zu sich heran, während sie auf der Zehenspitze gerade eine Pirouette vollendet. Die Körper des Paares sind einander zugewandt, die Gesichter scheinen sich zu berühren. Auf der Unterseite der Tasse sind zwei blaue gekreuzte Schwerter. Aber was beweist das schon? Du kannst nichts mitnehmen. Nur das Tässchen. Und die Fotos, die in deiner Manteltasche zerbröseln. Man darf mir nichts wegnehmen. Man hat dir verboten, die Fotos einzustecken. Du kennst sie auswendig. Ohne hinzuschauen, siehst du den Bullen vor dir, die erhitzten Gesichter der Lehrlinge. Du kannst die Girlanden sehen, wie sie sich um den Traktor ranken, auf dem dein Vater sitzt, den Arm um deine Mutter gelegt. Du siehst die aufgetürmten Garben im sechselnden Wind. Du siehst den singenden Lindenbaum auf dem Hof, die springenden Rösslein, Du kennst das gestiefelte Mädchen, das du selber bist. Eine Zierde des Dorfes. Du greifst in die Manteltasche und fühlst nach den Fotos. Du fährst mit dem Fingernagel über den geschwärzten, kreisrunden Fleck auf dem Revers deines Vaters. Du bist für eine Minute abgelenkt. Deine Mutter lässt deine Hand los, beugt sich ein wenig nach vorn und zwischen zwei Wimpernschlägen lässt sie sich fallen, als der Zug einfährt. Wir haben alles verloren. Was meinst du damit? Man darf mir die Wäsche nicht wegnehmen. Wie viele Kinder habe ich? Zwei. Oh, das weißt du doch. Ein Sohn und eine Tochter. Bist du meine Tochter? Ja. Ich kann sie nicht in der Reihenfolge bringen. Also, ich bin die Jüngere. Soll ich dir ein Foto zeigen? Ja. Wo hast du das Foto her? Ich habe es von zu Hause mitgenommen. Lass uns nach Hause gehen. Du wohnst ja hier. Hier wohne ich nicht. Wo denn dann? Ich wohne in einem Haus. Nicht in so einem kleinen Zimmer mit so einem winzigen Bad. In einem Haus hast du früher gewohnt. Soll ich dir ein Foto zeigen? Ja. Ich zeig dir ein Foto von unserem Haus von früher. Ja, ich bin hierher verbannt worden. Schau mal. Das erste Foto von unserem Haus. Damals waren wir gerade eingezogen. Das ist unscharf. Vielleicht haben wir Kinder uns bewegt, kurz bevor es mit dem Foto wirklich losging. In einer Kleinstadt in der Nähe des Stadtparks. Im Vorgarten des Reihenhauses hat die Mutter Stauden pflanzen lassen. Es gibt Zierkirschen und Vogelbeeren. Man darf sie nicht essen. Es gibt eine Hausamsel, eine Pergola und einen Sandkasten und eine Mülltonne, an die ihr Bruder versucht hat, mit Kreide seinen Namen zu schreiben. Einige Buchstaben sind spiegelverkehrt, andere sehen aus wie Spinnenbeine. Da ist ja die Pergola! Ja. Ja. Die an der Rosen wuchsen. Sie hatten immer Blattläuse. Erkennst du die zwei Kinder auf dem Bänkchen? Undeutlich. Und die beiden, die hinter ihnen stehen? Das sind Papa und du. Mein Vater ist doch da nicht. Nein, dein Mann. Ich habe ihn länger nicht gesehen. Wo ist er denn? Da, wo jetzt sein Zuhause ist. Dann lass uns doch jetzt nach Hause gehen. Er ist im Himmel. Im Himmel? Das war mir entfallen. Im Innern des Hauses hängt über dem Eingang ein dickes Kreuz. Im Schlafzimmer der Eltern steht ein hüfthoher Mann aus Holz. Er trägt schulterlange Locken. Die eine Hand legt er auf seine Wunde am Oberkörper, aus der Blut quillt. Jeder einzelne Blutstropfen ist als Perle aus dem Holz herausgeschnitzt worden. Die andere Hand hat er zum Gruß erhoben. Ihr fehlt ein halber Ringfinger. Dass er im Himmel ist? Das hättest du mir sagen müssen. Das wusstest du schon mal. Im Himmel? Im Himmel wollte er dorthin? Ich denke schon. Er ist aus freien Stücken in den Himmel gezogen? Na, so kann man das nicht sagen. Oder war es eine Weisung? So kann man es auch nicht ausdrücken. Jesus, geh voran, auf der Lebensbahn. Darum wollen wir nicht verweilen, ihm getreulich nachzueilen. Du singst schön. Dieser Jesus, wer ist das eigentlich? Das weißt du doch. Den Aufsichtspersonen werde ich mich nicht unterordnen. Der Papa freut sich immer, wenn du anrufst. Ich kann ihn nicht. Eins muss ich dir aber sagen. Die Schwestern waschen ihn zu gründlich untenrum. Ich kann ihn. Wir sollen den roten Knopf drücken, haben sie gesagt, wenn wir Hilfe brauchen. Nicht mehr. Wenn er mit dem Gesicht auf den Fliesen liegt, kann ich ihn alleine nicht hochrufen. Kann ihn nicht mehr anrufen. Einmal hat er mich im Sturz mitgerissen. Ja, wir beide sind ja jetzt so schmal, dass wir in ein Einzelbett passen. Manchmal liegen wir in der Mittagspause nebeneinander im Bett und hören Radio. Er mag Orgelmusik, ja. Orgel und Klavier. Papa konnte sogar selbst Orgel spielen. Er hat so schöne Hände. Jeden Sonntag musste er die Gemeinde auf der Orgel begleiten. Da war er gerade mal 10 Jahre alt. Ja. Das hat er uns doch immer erzählt. Ach, er kann sehr gut singen. Ja, das konnte er. Der Mond ist aufgegangen. Der Vater gibt dir einen Gute-Nacht-Kuss aufs Haar. Verschon uns Gott mit Strafen. Gott kann mir gestohlen bleiben. Er lasst euch ruhig schlafen. Bitte sing weiter. Und unseren kranken Nachbarn auch. Bleib bei mir. Hinunter ist der Sonnenschein. Du bist meine einzige Tochter. Die finstere Nacht bricht stark hinein. Meine Wildkatze. Leucht uns, Herr Christ, du wahres Licht. Warum ist die Welt so schlecht eingerichtet, dass wir im Finstern tappen nicht? Warum hat Gott Husten gemacht und Fieber? Weil die Menschen in Gottes Garten herumgetrampelt sind und seine Äpfel angebissen haben. Und nun schlaf gut. Erzähl mir noch etwas. Morgen ist auch noch ein Tag. Soll die Tür einen Spalt breit offen bleiben? Nein. Gott behüt dich. Er hat eine klare, laute Stimme. Im Gegensatz zu mir. Du hast doch auch eine klare Stimme. Gehabt. Es ist jetzt alles aus und vorbei. Was meinst du mit alles? Wenn wir im Thermalbad sind, lege ich mich auf den Rücken. Er greift unter meine Achsel und zieht mich an beiden Armen durchs Wasser wie einen alten Schwan. Uns Kinder hat er mit Brombeeren gefüttert. Auf der flachen Hand hatte sie uns hingehalten, einen ganzen Handteller voll. Und dann haben wir die Brombeeren direkt aus seiner Hand gegessen. Die Zunge war danach ganz lila. Ja, bald wird es das nicht mehr geben. Was? Hebräisch, Griechisch, Latein und die Fremdsprachen. Er hat uns immer Vokabeln abgefragt und für die Stammform extra Tabellen angelegt. Hick, heck, hock, der Lehrer mit dem Stock. Lustig war das nicht. Man muss ein System haben, hat er gesagt. Ja, mein Mann kann das alles. Konnte. Aber du kannst andere Sachen. Ach. Du kannst zum Beispiel Geschichten erzählen. Ach, nicht so gut wie er. Oder Gedichte aufsagen. Ich bräuchte dafür zu lange. Sag mir doch mal eins. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Vielleicht ein ganz kurzes. Bald wird es uns nicht mehr geben. Wen meinst du mit uns? Mich. Sag das doch nicht. Und dich vielleicht auch nicht mehr. Aber du bist ja noch aus festem Fleisch. Stimmt. Ein bisschen weniger auf den Rippen wird mir gut tun. Auf den Rippen zeig mal das. Hier, siehst du? Da kann man den Speck mit den Fingern greifen. Jetzt zeige ich dir mal meinen Bauch. Bin ganz schön mollig geworden in der letzten Zeit. Was nennst du mollig? Der Papa ist nur noch Haut und Knochen. Ich nehme zu und er nimmt ab. Man muss kontrollieren, dass er gut ist. In meinem Kopf wackelt es beträchtlich. Aber du bist noch gut auf den Beinen. Ach, ich würde alles dafür geben, damit der Papa wieder gesund wird. Das wird er nicht. Man kann sein Leben nicht mit einem anderen Menschen tauschen. Man kann sein Leben nicht mit einem anderen Menschen tauschen. Mhm. In letzter Zeit habe ich ihn selten gesehen. Hier ist er nicht. Er hat es jetzt gut. Woher weißt du das? Weil er im Himmel ist. Das hast du schon einmal erwähnt. Mhm. Er ist dort gut aufgehoben. Wie kannst du dir da so sicher sein? Ich bin mir sicher. Da müsste man mal nachsehen. Das ist unmöglich. Ich möchte da sein, wo er ist. Das ist kaum möglich. Ich möchte auch dorthin gehen. Aber dann wärst du ja nicht mehr hier bei uns. Das kann ich verkraften. Ich muss jetzt mal los. Wann kommst du wieder? Übermorgen. Wann ist das? Na, nicht morgen, sondern einen Tag später. Bitte nicht weggehen. Nicht morgen, sondern einen Tag später? Ich schreib's dir auf. Nicht morgen? Ich komme noch mit zur Tür. Brauchst du nicht. Bitte nicht weggehen. Ich winke. Wann kommst du wieder? Übermorgen. Übermorgen. Wann ist das bitte? Ich habe es dir aufgeschrieben. Ja. Bis übermorgen. Ja. Dass er im Himmel ist, hätte sie mir gleich sagen sollen. Hat sie dir ja auch. Sollte mir das entfallen sein? Das ist möglich. Wo ist sie jetzt? Das weiß ich nicht. Wann kommt sie? Sie hat es dir aufgeschrieben. Ich kann hier nichts finden. Du hast so viele Zettel. Wenn ich so lange Beine hätte wie ein Heufährtchen, würde ich in den Himmel springen. Vielleicht schaust du in deinem Kalender nach. Heute kommt sie wohl nicht mehr. Vielleicht morgen? Morgen vielleicht. Morgen. Hier ist meines Bleibens nicht mehr länger. Sie hat es dir auf einen Zettel aufgeschrieben. Das, was ich suche, ist nicht mehr da. Man hat mir alles weggenommen. Hier ist er nicht. Vier Beine hat ein Heupferdchen. Muss ich mir merken. Morgen. Mir merken. Ich muss einen klaren Moment abwarten, dann springe ich. Mich mir merken, ein Hörspiel von Ruth Johanna Benrath. Es sprachen Christine Schorn und Tanja Wethorn, die Regie hatte Judith Lorenz. Eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2015.